Ich sehe, du baust ein Haus, das sieht nach Arbeit aus. Ich schau es mir gern mal genauer an. Du bist konzentriert auf dein Projekt fixiert. Ich komme immer näher an dich ran. Du hast dich so bemüht, dass alles gut aussieht. Doch ich hätte da noch eine Idee. Wär's mit einem Krater, vielleicht bis an die Lava? Ich fänd das wirklich so richtig okay. Also leg ich los, dein Erschrecken ist groß. Und bevor du wegrennst, wird die Hütte gesprengt. Ich bin der Creeper. Ich bin der Creeper, bin der Creeper und ich spreng mich in die Luft. Ich bin der Creeper, ich bin der Creeper, bin der Creeper und ich spreng mich in die Luft. Ich bin der Creeper, ich bin der Creeper, bin der Creeper und ich spreng mich in die Luft. Ich bin der Creeper. Ich bin der Creeper und ich spreng mich in die Luft.